Erste 3 Jahre lang gab es keinen Krieg zwischen Aram und Israel, und sie lebten in Frieden. Zweiter im dritten Jahr besuchte König Josaphat von Juda den König von Israel. Dritter der König von Israel sagte zu seinen Dienern, ihr wisst, dass Ramoth in Gilead uns gehört, aber wir tun nichts, um es vom König von Aram zurückzuerobern. Vierter danach fragte er Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Josaphat antwortete dem König von Israel, ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk und meine Pferde sind wie deine Pferde. Fünfter Josaphat sagte zum König von Israel, wir sollten zuerst Jahwe fragen, was er dazu sagt. Sechster der König von Israel versammelte etwa 400 Propheten und fragte sie, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder nicht? Sie antworteten, zieh hin, denn Jahwe wird es dem König übergeben. Siebter Josaphat fragte, gibt es hier keinen anderen Propheten Jahwes, den wir befragen könnten? Achter der König von Israel antwortete Josaphat, es gibt noch einen, durch den wir Jahwe befragen könnten, aber ich mag ihn nicht, weil er mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes voraussagt. Es ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sagte, der König sollte nicht so reden. Neunter da rief der König von Israel einen Beamten und befahl ihm, hol schnell Micha, den Sohn Jimlas. Zehnter während der König von Israel und König Josaphat von Juda in ihren königlichen Gewändern am Tor von Samaria auf ihren Thronen saßen, sprachen alle Propheten vor ihnen Weissagungen aus. Elfter Zedekia, der Sohn Kenanas, machte sich eiserne Hörner und rief, so spricht Jahwe, mit diesen Hörnern wirst du die Aramäer besiegen, bis du sie vernichtet hast. Zwölfter alle Propheten sagten dasselbe voraus und sprachen, zieh nach Ramoth in Gilead, und du wirst Erfolg haben, denn Jahwe wird es dem König übergeben. Dreizehnter der Bote, der Micha holen sollte, sagte zu ihm, sieh, alle Propheten haben dem König Gutes vorausgesagt. Sprich du auch Gutes, wie einer von ihnen. Vierzehnter Micha antwortete, so wahr Jahwe lebt, ich werde nur das sagen, was Jahwe mir befiehlt. 15. Als Micha zum König kam, fragte ihn der König, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder nicht? Micha antwortete ihm, zieh nur hin, und du wirst Erfolg haben, denn Jahwe wird es dem König übergeben. 16. Der König sagte zu ihm, wie oft muss ich dich schwören lassen, dass du mir im Namen Jahwes nur die Wahrheit sagst? 17. Da sagte Micha, ich sah ganz Israel auf den Bergen verstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jahwe sagte, diese haben keinen Herrn, jeder soll sicher nach Hause zurückkehren. 18. Der König von Israel sagte zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nie Gutes, sondern immer nur Böses voraussagt. 19. Micha sagte, nein. Hör das Wort Jahwes. Ich sah Jahwe auf seinem Thron sitzen, und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und Linken bei ihm. 20. Und Jahwe fragte, wer will Ahab täuschen, damit er in den Krieg zieht und in Ramoth in Gilead fällt? Der eine sagte dies, der andere sagte das 21. Dann trat ein Geist hervor, stellte sich vor Jahwe und sagte, ich will ihn täuschen. Jahwe fragte ihn, womit? 22. Der Geist antwortete, ich werde hingehen und ein Lügengeist im Mund all seiner Propheten sein. Jahwe sagte, ja, du wirst ihn täuschen können. Geh und tu es. 23. Micha sagte, sieh, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gelegt, weil Jahwe beschlossen hat, dir Unglück zu bringen. 24. Da trat Zedekia, der Sohn Kenanas, näher, schlug Micha ins Gesicht und fragte, wie sollte der Geist Jahwes von mir gewichen sein, um mit dir zu reden? 25. Micha antwortete, du wirst es an dem Tag erfahren, an dem du von einem Zimmer ins andere fliehen musst, um dich zu verstecken. 26. Der König von Israel befahl dem Beamten, nimm Micha und bring ihn zurück zu Amon, dem Stadtkommandanten, und zu Jos, dem Prinzen. 27. Und sag ihnen, so spricht der König, sperrt diesen Mann ins Gefängnis und gebt ihm nur wenig Brot und Wasser, bis ich sicher zurückkomme. 28. Micha sagte, wenn du wirklich sicher zurückkommst, dann hat Jahwe nicht durch mich gesprochen. Und er rief, hör zu, alle Völker. 29. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, gemeinsam nach Ramoth in Gilead. 30. Der König von Israel sagte zu Josaphat, ich werde mich verkleiden, bevor ich in den Kampf ziehe, Du aber sollst deine königlichen Kleider anbehalten. Der König von Israel verkleidete sich und ging in den Kampf. 31. Der König von Aram hatte seinen 32 Wagenführern befohlen, kämpft mit niemandem, egal ob wichtig oder unwichtig, außer nur mit dem König von Israel. 32. Als die Wagenführer Josaphat sahen, dachten sie, das muss der König von Israel sein. Sie griffen ihn an, aber Josaphat schrie. 33. Sobald die Wagenführer jedoch merkten, dass es nicht der König von Israel war, ließen sie von ihm ab und kehrten um. 34. Ein Mann spannte zufällig seinen Bogen und traf den König von Israel zwischen den Rüstungsteilen. Der König befahl seinem Wagenlenker, dreh um und bring mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. 35. Der Kampf wurde an diesem Tag immer heftiger, und der König stand bis zum Abend in seinem Wagen den Aramäern gegenüber. Das Blut aus seiner Wunde floss in den Wagen, und am Abend starb er. 36. Bei Sonnenuntergang rief man im ganzen Heer, jeder zurück in seine Stadt und in sein Land. 37. Der König war tot. Sie brachten ihn nach Samaria und begruben ihn dort. 38. Als man den Wagen am Teich von Samaria abspülte, leckten Hunde sein Blut und Prostituierte badeten sich dort, genau wie Jahwe es gesagt hatte. 39. Alles andere über Ahab, seine Taten, das Elfenbeinhaus, das er baute, und alle Städte, die er befestigte, steht im Buch der Geschichte der Könige von Israel. 40. Ahab starb und wurde bei seinen Vorfahren begraben, und sein Sohn Ahasja wurde König nach ihm. 41. Josaphat, der Sohn Asas, wurde im 4. Jahr von Ahabs Herrschaft König über Juda. 42. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, die Tochter Silhis. 43. Er folgte dem Weg seines Vaters Esa und tat, was Jahwe gefiel, ohne davon abzuweichen. 44. Nur die Höhenheiligtümer wurden nicht entfernt, das Volk opferte und räucherte dort immer noch. 45. Josaphat hielt Frieden mit dem König von Israel. 46. Alles andere über Josaphat, seine mutigen Taten und wie er Krieg führte, steht im Buch der Geschichte der Könige von Juda. 47. Er entfernte auch die letzten Tempelprostituierten aus dem Land, die noch aus der Zeit seines Vaters Esa übrig geblieben waren. 48. Damals gab es keinen König in Edom, sondern ein Statthalter regierte dort. 49. Josaphat hatte große Schiffe bauen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen, aber sie fuhren nicht, weil die Schiffe bei Eziongeber zerbrachen. 50. Damals sagte Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, lass meine Leute mit deinen Leuten auf den Schiffen fahren. Aber Josaphat wollte das nicht. 51. Josaphat starb und wurde in der Stadt Davids, seines Vorfahren, bei seinen Vätern begraben. Sein Sohn Jehoram wurde König nach ihm. 52. Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde im 17. Jahr von Josaphats Herrschaft König über Israel in Samaria und regierte 2 Jahre. 53. Er tat, was Jahwe missfiel, und folgte dem Weg seines Vaters, seiner Mutter und Jerobims, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. 54. Er diente Baal und betete ihn an, wodurch er Jahwe, den Gott Israels, zornig machte, genau wie sein Vater es getan hatte.